haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die gelbe Gefahr. Meine neue Klientin wartete an einem schmalen Weg auf mich. Links befand sich ein kleiner Bach und rechts eine leerstehende Fabrik. Hinweisschilder machten darauf aufmerksam, dass es sich nicht um einen Fahrradweg handelte, was aber niemand daran zu hindern schien, mit dem Fahrrad den Weg unsicher zu machen. Hier wurde mein Vater tot aufgefunden. Sie sagten am Telefon, dass Ihr Vater erschlagen wurde. Die Polizei sagt, dass er unglücklich gestürzt ist. Aber wie kann man hier bitte unglücklich stürzen? Ja, theoretisch kann man das überall. Die meisten unglücklichen Stürze geschehen in der eigenen Wohnung oder im Garten. Ja, mein Vater wurde ermordet. Und ich soll den Täter finden. So stelle ich mir das vor. Das kann für Sie ganz schön ins Geld gehen. Mein Vater war sparsam. Mein Bruder und ich haben eine größere Summe geerbt. Das hört sich gut an. Ja, mir wäre es lieber, wenn mein Vater noch am Leben wäre. Weshalb sind Sie so sicher, dass Ihr Vater ermordet wurde? Mein Bruder hat ihn gehasst. Sie verdächtigen Ihren Bruder? Die beiden haben sich nie gut verstanden. Mein Bruder ist ein Loser. Er hat unseren Vater getötet, um an das Geld zu kommen. Ja. Haben Sie den Verdacht auch gegenüber der Polizei geäußert? Hab ich. Die glauben mir nicht. Die glauben, ich hätte einen Dachschaden. Das soll in den besten Familien vorkommen. Ja, Mord und Totschlag kommen auch in den besten Familien Was vor. Was genau erwarten Sie von mir? Dass Sie meinen Bruder überführen und ihn ins Gefängnis bringen. Das ist ganz schön viel verlangt. Er hat es getan. Ich gebe mein Bestes. Die Polizei glaubt mir nicht. Niemand glaubt mir. Das ist eine verdammte Verschwörung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kümmere mich darum. Was arbeitet Ihr Bruder? Er ist Polizist. Das macht die Sache nicht einfacher. Die stecken alle unter einer Decke. Die schützen sich gegenseitig. Die sind alle korrupt. Unser Vater war ein Hippie. Er hasste die Polizei. Genau deshalb wurde Valentin Polizist, um unseren Vater zu ärgern. Sie gab mir einen Zettel, auf dem die Adresse ihres Bruders und alles andere notiert war. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen Mann, der alles verkörperte, was meine Klientin nicht mochte. Und genauso empfing er mich auch. Na, Maloney, kein Auftrag weit und breit. Da schauen Sie einfach kurz vorbei. Vielleicht fällt ein Brosamen vor Ihre Schuhe und schwupps. Machen Sie daraus einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag und ich verdanke Ihnen der Unfähigkeit der hiesigen Polizei. Soll ich raten, Maloney? Gründer Josef starb an Kopfverletzungen, 1,5 Promille im Blut. So etwas kann vorkommen. Meine Klientin hat bereits vorgesprochen. Frau Huber, geborene Gründer, ruft uns regelmäßig an, vor allem dann, wenn sie wieder einen Privatschnüffler auf den Fall, der kein Fall ist, angesetzt hat. Sie sind die Nummer 4. Vor mir haben bereits 3 andere Privatdetektive den Fall untersucht. Sie sind alle gescheitert, weil der Fall kein Fall ist. Oder besser, ein Unfall. Gründer war betrunken, fiel hin und war tot. Was ist mit seinem Sohn? Er hat ein Alibi. Sie heißt Gundula, verdient 300 in der Stunde und schwört, dass Valentin Gründer 2 Stunden bei ihr war. Er könnte sie mit weitaus mehr bezahlt haben. Könnte, Maloney. Ist ein Wort, das bei polizeilichen Ermittlungen wenig hilfreich ist. Eine Prostituierte ist kein gutes Alibi. Gundula ist eine Therapeutin. Valentin Gründer hat ihr 2 Stunden lang sein Herz ausgeschüttet. Für 2 mal 300 Franken? Ich sollte den Beruf wechseln. Wem sagen Sie das, Maloney? Ich bezweifle allerdings, dass Sie als Therapeut etwas taugen. Aber Sie könnten dem Nachwuchs als schlechtes Beispiel dienen. Damit Leute wie Herr Bleising einen Berufswechsel ins Auge fassen. Achim Bleising. Er ist die Nummer 3 oder 4. Frau Huber scheint ein Gespür dafür zu haben, die schlechtesten Privatdetektive der Welt anzuheuern. Das waren keine guten Nachrichten. Achim Bleising war mir schon mehrmals in die Quere gekommen und immer war damit eine Menge Ärger verbunden. Ich besuchte Valentin Gründer, den Sohn des tödlich verunglückten oder getöteten Mannes. Eigentlich bin ich krankgeschrieben. Aber hier in der Werkstatt gibt es immer etwas zu tun. Zu Hause halte ich es keinen Tag aus. Ihre Schwester glaubt, dass ihr Vater ermordet wurde. Ich weiß, ich weiß. Und sie glaubt, dass ich es getan habe. Ich habe meinen Vater gehasst. Aber ich habe nichts mit seinem Tod zu tun. Und ich habe ein Alibi. Gundula, die stundenlang zuhört. Ich leide seit einigen Monaten an Panikattacken. Das ist so ziemlich das Dümmste, was einem Polizisten passieren kann. Es überfällt mich. Ohne Vorankündigung. Haben die Panikattacken mit dem Tod ihres Vaters zu tun? Gundula glaubt, dass ich nicht damit zurechtkomme, dass ich meinem Vater immer wieder den Tod wünschte. Vielleicht hat sie recht, vielleicht auch nicht. Als Polizist müsste es Sie interessieren, was tatsächlich geschah. Die Kopfverletzungen waren nicht eindeutig. Auf der Straße lagen Bretter und lose Steine. Es war eine riesige Baustelle. Ja, ich denke, dass er einfach Pech gehabt hat. Ihrer Schwester fällt es schwer, das zu glauben. Oh, sie gibt Unsummen für Privatdetektive aus. Dabei habe ich ihr gesagt, dass das nichts bringt. Nur im Fernsehen und im Radio sind Privatdetektive clever und besser als die Polizei. Ich könnte Ihnen das Gegenteil beweisen. Ja, tun Sie es meinetwegen. Aber es wird nichts dabei herausschauen. Mein Vater hatte einen Unfall. Nicole sollte sich damit abfinden. Sagen Sie Ihrem Kollegen, dass er aufhören soll, mich zu beschatten. Welcher Kollege? Er steht unten beim Kiosk. Es ist reine Zeitverschwendung. Tatsächlich sah ich wenig später am Kiosk einen Mann, der gelangweilt herumstand und zwischendurch immer wieder zu Gründers Wohnung blickte. Ich ging auf ihn zu und wurde freudig begrüßt. Das darf doch nicht wahr sein. Maloney, das kann kein Zufall sein. Ist es auch nicht. Nicole Huber hat mich engagiert. Was? Aber ich arbeite für Sie. Sie hat erkannt, dass Sie nichts taugen. Oh, und ob ich etwas tauge? Ganz unter uns. Maloney, ich bin einem Serienkiller auf der Spur. Einem Serienkiller? Ich habe weitere Opfer ausfindig gemacht. Sie wurden ebenfalls niedergeschlagen, haben aber den Anschlag überlebt. Ein Serienkiller, der seine Opfer am Leben lässt, das ist ganz was Neues. Serienkiller oder Serientäter, ist doch egal. Zwei andere Personen wurden ganz in der Nähe bewusstlos aufgefunden. Vor 4 Monaten ein älterer Mann. Ich konnte ihn leider nicht befragen, weil er an Alzheimer leidet. Vor 1 Monat war es eine junge Frau. Sie wurde von hinten attackiert und kann sich an nichts erinnern. Außer, dass sie von hinten attackiert wurde. Nein, das steht so im Protokoll der Polizei. Die glaubt, dass es ein Fußballanhänger war. Ein Hooligan. Aber ich glaube, es war der Serientäter. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ich habe eine Theorie. Maloney. Nur zu. Die Theorie wird nichts taugen, aber Sie geben keine Ruhe, bis Sie mich damit zugemüllt haben. Ein Toter, 2 Verletzte. Die Schläge sind nicht stark, weil der Täter nicht sehr kräftig ist. Der Täter ist gar kein Täter. Es ist eine Frau. Sie möchte gerne eine Serienkillerin sein, aber sie ist zu schwach. Weshalb benutzt sie nicht einfach ein Messer oder eine Schusswaffe? Weil es wie ein Unfall aussehen soll. Bei den ersten beiden Opfern schlug sie zu wenig stark zu. Sie überlebten. Der Vater von Nicole Huber wurde getötet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Mord geschieht. Weshalb sollte eine Frau wahllos auf Passanten einschlagen? Weil sie nicht anders kann. Die Frau ist besessen vom Gedanken, Menschen zu erschlagen. Zuerst misslingt es, dann noch einmal, aber dann gelingt es. Und jetzt weiß sie, dass sie es kann. Die Frau ist gefährlich. Wir müssen sie stoppen. Genau. Maloney, wir tun uns zusammen und stoppen diese Frau. Ich halte wenig bis gar nichts von ihrer Theorie. Aber das kann doch kein Zufall sein. 3 Opfer in einem Umkreis von 1 Kilometer in nicht einmal einem halben Jahr. Das muss doch ihren Jagdinstinkt wecken. Maloney, wir bringen sie zur Strecke. Springen sie über ihren Schatten. Werden sie mein Partner. Ich lasse mir das in aller Ruhe bei einem Glas Whisky durch den Kopf gehen. Wir werden damit ganz groß rauskommen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Geniale Schnüffler bringen Serientäter zur Strecke. Die Polizei wusste von nichts. Genau so wird es sein. Ich hatte meine allergrößten Zweifel. Da aber mein Kollege ebenfalls für meine Klientin arbeitete, blieb mir nichts anderes übrig, als mich kooperativ zu zeigen. Ich ging in eine Bar und kippte einen Whisky. Danach fühlte ich mich schon beinahe teamfähig. Frau Peter sah mich skeptisch an, was ich ihr nicht verübeln konnte, hatte sie doch bereits einschlägige Erfahrungen mit meinem Kollegen sammeln dürfen. An den Überfall konnte sie sich kaum erinnern, an die anschließenden 3 Wochen im Spital umso mehr. Das war schlimm, weil mir die Ärzte anfangs nicht sagen konnten, ob bleibende Schäden zurückbleiben. Aber ich hatte Glück im Unglück. Es geht mir wieder gut. Aber ich schaue mich viel öfter um als früher und ich meide enge Wege. Das kann ich gut verstehen. Waren Sie auf dem Heimweg, als es geschah? Nein, ich war schocken. Ich hatte mir extra neue Klamotten gekauft. Die waren richtig teuer. So was Helles, ein gelbes Oberteil, damit mich die Radfahrer von Weitem sehen. Vielleicht war das ein Fehler. Weil der Täter oder die Täterin Sie ebenfalls gesehen hat. Die Täterin? Gibt es weibliche Hooligans? Sind Sie regelmäßig auf der gleichen Strecke gejoggt? Ja, aber mit Unterbrüchen. Ich habe Mühe, mich selbst zu motivieren. Das kenne ich. In Gedanken treibe ich eine Unmenge Sport. Weshalb ermitteln eigentlich so viele Privatdetektive in dem Fall? Weil es Parallelen zu einem anderen Fall gibt, bei dem ein Mann erschlagen wurde. Ich habe davon gelesen. Es geschah ganz in der Nähe. Aber das Opfer war ein Mann. Und er war viel älter als ich. Vielleicht gab es andere Gemeinsamkeiten. Glauben Sie, dass der Täter es auf Jogger abgesehen hat? Könnte durchaus sein. Die Polizei sagte, dass es an jenem Abend zu Zusammenstößen mit Fußball-Hooligans kam. Und ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich traf mich mit meiner Klientin am Abend in meinem Büro. Sie betrachtete meinen Schreibtisch, als wäre sie eine Pfändungsbeamtin, die vergeblich nach materiellen Werten suchte. Auch der Stuhl schien ihr nicht zu gefallen. Nicht gerade einladend, Ihr Büro. Das ist so gewollt. Wenn sich Klientinnen zu wohl fühlen, bringt man sie kaum mehr aus dem Haus. Also hier würde ich mich definitiv nicht wohlfühlen. Wir könnten in ein Hotel gehen. Wie bitte? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ganz wie Sie wünschen. Erzählen Sie mir doch einfach, was Sie von den Theorien halten, die sich mein Kollege Achim Bleising ausgedacht hat. Er sieht ganz gut aus. Danach habe ich nicht gefragt. Ich halte nichts davon. Weshalb sollte eine Frau meinen Vater erschlagen? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Was halten Sie von meinem Bruder? Er scheint ernsthafte gesundheitliche Probleme zu haben. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Deshalb ist er auch Polizist geworden. Daran könnte was sein. Er wollte sich immer aufspielen, aber er hatte nichts, womit er sich aufspielen konnte. Und in der Uniform geht das. Er ist krankgeschrieben. Er sollte im Gefängnis sitzen. Zurück zu Ihrem Vater. Ist er regelmäßig joggen gegangen? Mein Vater hat überhaupt nicht gejoggt. Er hat viel zu viel getrunken und ist danach jeweils heimgetorkelt. Es ist auch schon vorgekommen, dass er von der Polizei aufgegriffen wurde. Er hat den Tod unserer Mutter nie verkraftet. Was trug er, als er überfallen wurde? Es regnete. Er trug eine Plastikjacke, so wie sie auch die Bauarbeiter tragen. Eine orange Jacke? Nein, sie war gelb. Das ist ein Ansatzpunkt. Die gelbe Jacke? Die Joggerin, die überfallen wurde, trug ebenfalls ein gelbes Oberteil. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Sie wollen doch von meinem Bruder ablenken. Alle tun das. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ihr Kollege hatte die bescheuerte Theorie mit der Täterin. Und Sie? Sie kommen mit einer gelben Jacke, die der Auslöser gewesen sein soll. Also, es tut mir leid. Aber ich glaube, ich muss Privatdetektiv Nummer 5 anheuern. Warten Sie noch 2 Tage. Ich werde den Täter überführen. Zwei Tage. Wenn Sie bis dahin keine konkreten Resultate vorweisen können, dann verlange ich mein Geld zurück. So war das eigentlich nicht gedacht, aber Frau Huber blieb stur. Eine Stunde später betrat Achim Bleising mein Büro. Wie immer trampelte er herum, ehe er sich setzte. Jemand, der es auf gelb tragende Menschen abgesehen hat. Wer könnte das sein? Moment. Klar! Da kommt nur ein Radfahrer in Frage. Verstehen Sie? Maloney! Sie werden es mir sicherlich gleich erklären. Tour de France? Das gelbe Trikot? Es muss sich um einen frustrierten Radfahrer handeln, der noch nie eine Tour de France-Etappe gewonnen hat. Das trifft vermutlich auf die meisten Radfahrer zu. Es muss einer mit Ambitionen sein. Ein Profi. Oder zumindest einer, der Radrennen fährt oder fuhr. Gestern glaubten Sie noch an eine Frau als Täterin. Aber klar doch, jetzt haben wir es. Eine Radfahrerin. Sie ist frustriert, weil sie nie bei der Tour de France mitfahren durfte. Es kann nicht so viele rennfahrende Radfahrerinnen geben. Recherchieren Sie das! Wir sollten zuerst sicher gehen, dass die Theorie mit dem gelben Trikot tatsächlich stimmt. Sie sagten doch, dass die Joggerin ein gelbes Trikot trug. Aber Gründer trug eine gelbe Jacke. Gelb ist gelb. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was das dritte Opfer trug. Der Mann ist dement. Er konnte keine Aussage machen. Aber die Polizei muss doch notiert haben, was das Opfer beim Überfall trug. Sie haben Beziehungen zur Polizei. Sie können das herausfinden. Aber will ich das auch? Sie könnten im Heim nachfragen, in dem das Opfer lebt. Das ist ganz schlechter Stil, Maloney. Sie haben Ihre Karriere schon bald hinter sich. Ich hingegen könnte von diesem Fall enorm profitieren. Ich wäre in aller Nasen. Aller Munde heißt das. In aller Nase passt aber besser. Spürnase und so. Ich finde nach wie vor, dass für Sie eine Umschulung das Beste wäre. Ach was, ich komme ganz groß raus. Die Frau im gelben Trikot. Ich bin sicher, dass dieser Fall verfilmt wird und in die Geschichte eingeht. Eingehen wird höchstens das gelbe Trikot. Was ist los? Wo bleibt Ihr Ehrgeiz? Maloney! Zeigen wir es der Polizei und allen anderen. Normalerweise war das Polizeipräsidium am Abend verwaist. Doch ausgerechnet an diesem Abend schien eine Party zu steigen. Fröhliche Menschen gingen ein und aus. Der Einzige, der nicht fröhlich war, war derjenige, mit dem ich mich abgeben musste. Üble Sache, Maloney. Ein Tag der offenen Tür war einigermaßen auszuhalten. Aber jetzt werden die leerstellenden Zellen ans Partyvolk vermietet. Einige sind danach so besoffen, dass wir sie so oder so in der Zelle lassen können. Immerhin bezahlen sie gut für den Unfug. Und Sie müssen einsam darüber wachen, dass keine Leichen zurückbleiben. Wir wechseln uns ab. Das Los entscheidet. Jetzt sind Sie unten, das heißt, wir haben 3 Stunden Ruhe. 3 Stunden, in denen Sie mir einen Gefallen tun könnten. Um was geht es Ihnen, ein Maloney? Überfall, ein Überfall auf einen dementen Mann. Er wurde niedergeschlagen. Ganz in der Nähe des Tatortes, an dem Herr Gründer zu Tode kam. Da gibt es keinen Zusammenhang. Vielleicht doch. Was trug der demente Mann? Der demente Mann heißt Johann Truninger. Und er war früher ein bekannter Koch. Die Wirtschaft zum Eigelb war eine Institution. Zum Eigelb? Seine Spezialität waren Eierspeisen. Und seine Lieblingsfarbe war gelb? Er trug eine gelbe Kochschürze. Trug er die auch, als er überfallen wurde? Da war er schon seit 10 Jahren nicht mehr Koch. Trug er vielleicht eine gelbe Jacke oder einen gelben Hut? Woher soll ich das wissen, Maloney? Ich war nicht dabei. Schauen Sie in Ihrem tollen Computer nach. Ach, na gut, Moment. Und? Truninger, Johann. Ja. Da steht nichts über seine Kleidung. Ich dachte, die Polizei arbeitet akribisch und pedantisch. Moment, Moment. Da steht, dass es an dem Abend stark regnete. Das Opfer trug einen gelben Regenschirm bei sich. Dieser Regenschirm lag neben dem Opfer. Es machte den Anschein, als habe sich das Opfer mit dem Regenschirm gewehrt. Denn er war völlig verbogen. Oder der Regenschirm wurde vom Täter verbogen. Ein Täter, der Regenschirme verbietet. Da sind mir sogar die Partyleute lieber. Was, Herr Maloney? Ich nickte und ging. Achim Bleising war noch immer in meinem Büro, doch er war mittlerweile eingeschlafen. Als ich ihn weckte, schlug er zuerst um sich, danach hörte er zu. Er strahlte, als ich den gelben Regenschirm erwähnte. Danach erzählte er wieder irgendwelchen Unsinn über Radrennen. Am nächsten Morgen benötigte ich einige Tassen Kaffee, um den Morgen und den Anblick meines jungen Kollegen zu ertragen. Zu allem Elend bestand er darauf, 2 dieser Kaugummidosen zu trinken, die angeblich Flügel verleihen. Wir müssen die Fahrradfahrerin provozieren. Wir sollten uns gelbe Anzüge und gelbe Schuhe kaufen und in der Nähe der Tatorte herumspazieren. Ich weigere mich, in Gelb herumzulaufen. Dann holen wir uns Statisten. Ein Aufruf im Lokalradio und schon kommen die Leute. Das machen die beim Film genauso. Und wenn einer von ihnen niedergeschlagen wird? Das sind Cholera-Fälle. Liegt das an dem Gesöff oder reden Sie jeden Morgen solchen Unsinn? Kollateralfälle heißt das doch, wenn ein unvermeidlicher Nebenschaden entsteht. Zum Beispiel, wenn die Feuerwehr einen Brand löscht und durch das Löschwasser ein Nebengebäude ruiniert wird. Das sind Kollateralschäden. Genau. Die muss man in Kauf nehmen. Wir sind nicht im Krieg und wir sind auch nicht die Feuerwehr. Krieg ist das Stichwort. Wir müssen der Täterin den Krieg erklären. Erklären Sie mir zuerst mal, weshalb Sie immer noch glauben, dass eine Frau dahinter steckt. Sie hat sich wehrlose Opfer ausgesucht. Ein alter Mann, ein betrunkener Mann und eine Frau. Wehrlos und in Gelb. Diese Kombination dürfte nicht so oft anzutreffen sein. Sie könnten einen alten Mann spielen. Das schaffen Sie, Maloney. Ich will aber keinen alten Mann spielen. Ich kann sehr gut hinken, seit ich das Problem mit dem Fuß hatte. Ich erinnere mich ungern daran. Wenn Sie ein Problem haben, kriege ich meistens eine ganze Menge. Im Grunde verursachen sie ständig Kollateralschäden. Wo gehobelt wird, da krähen die Hähne. Nein, da fallen Späne. Lassen Sie mir meinen kreativen Umgang mit der Sprache. Kein Mensch versteht Sie, wenn Sie solchen Unsinn erzählen. Wenn Sie meine Theorie für falsch halten, sollten Sie eine bessere auftischen. Ich glaube, dass wir es mit einem Täter zu tun haben. Und ich glaube, dass der Mann gefährlich ist, weil er verrückt ist. Sind nicht alle Täter verrückt? Richtig verrückt sind die wenigsten. Denn auch unter den Verrückten sind Gewalttäter eher selten. Es muss was mit der Farbe Gelb zu tun haben. Ein Trauma. Vielleicht ein Mann, dem seine Frau von einem Postboten ausgespannt wurde. Ich habe im Internet recherchiert. Die Post in Frankreich benutzte früher dunkelgrün und dunkelblau. Dann aber stieg man auf Gelb um, weil man die Postautos besser sieht. Gelb ist eine Signalfarbe. Das könnte wichtig sein. Die französische Post ist für diesen Fall irrelevant. Aber die Farbe Gelb ist das Gelbe vom Ei. Mm. Die Farbe Gelb stärkt die Nerven und beruhigt den Magen. Gelb steht für gute Laune und Lebensfreude. Weshalb hat es in Ihrem Büro nichts in Gelb? Genau deswegen. Ich bin miesepetrig und möchte mir das durch eine dämliche Farbe nicht vermiesen. Ich finde das mit den Farben hochinteressant. Mich interessieren mehr die Menschen. Man kann sich mit ihnen besser unterhalten als mit einer Farbe. Was schlagen Sie also vor? Wir sollten uns zuerst mit Frau Huber absprechen. Sie glaubt noch immer, dass ihr Bruder hinter dem Tod an ihrem Vater steckt. Ich werde jetzt in ein Kaufhaus gehen und gelbe Sachen kaufen. Und dann spaziere ich so lang herum, bis ich angegriffen werde. Das könnte ins Auge gehen. Ich nehme Pfefferspray mit. Gibt es den auch in Gelb? Machen Sie sich ruhig über mich lustig. Maloney! Am Ende werde ich triumphieren. Er verließ wild entschlossen mein Büro. Ich rief meine Klientin an und wir trafen uns bei einem Coiffeur. Stoisch saß sie in einem roten Sessel und wartete darauf, dass ihr Kopf an der Reihe war. Was? Ein Serienmörder in Gelb soll meinen Vater getötet haben? Er hat nur einmal getötet, aber er ist gefährlich. Die gelbe Jacke wurde ihrem Vater zum Verhängnis. Mein Vater soll gestorben sein, weil er eine gelbe Jacke trug? Ja. Das kann doch nicht sein. Und das darf nicht sein. Sie sollten sich damit abfinden, dass Ihr Bruder nichts mit dem Mord an Ihrem Vater zu tun hat. Ich habe meinem Vater die gelbe Jacke geschenkt. Bin ich jetzt etwa schuld an seinem Tod? Schuld ist der Wahnsinnige, der etwas gegen gelbe Kleidung oder Regenschirme hat. Und wie wollen Sie ihn finden? Sollen wir alle in Gelb rumlaufen, bis er durchdreht? Mein Kollege Achim Bleising kleidet sich gerade in Gelb ein. Wenn alles optimal läuft, wird er das nächste Opfer. Das finde ich aber nicht gut. Auch wenn er als Privatdetektiv nichts taugt, finde ich ihn ganz ansehnlich. Könnten nicht Sie sich opfern? Ich opfere mich für etwas viel Schlimmeres. Was denn? Eine Aussprache zwischen Ihnen und Ihrem Bruder. In meinem Büro. In 2 Stunden. Das geht nicht. Wir haben uns nichts zu sagen. Dann ist es höchste Zeit, dass Sie sich genau das sagen. Was? Dass wir uns nichts zu sagen haben? Er hat Ihren Vater nicht getötet. Gut. Ich will, dass er mir das sagt. Aber dann soll er mich wieder in Ruhe lassen. Ich kaufte eine Flasche Prosecco und etwas Knabberzeug und wartete auf die verfeindeten Geschwister. Achim Bleising rief an und sagte, dass er von Jugendlichen belästigt worden sei und eine Frau ihn gefragt hatte, ob er auch gelbe Unterhosen trage. Dann trafen Frau Huber, geborene Gründer und Valentin Gründer in meinem Büro ein. Wie oft muss ich es noch sagen? Jetzt und hier ein für alle Mal. Ich habe Vater nicht getötet. Ich habe ihn gehasst, aber nicht getötet. Das hört sich nach einer ehrlichen Aussage an. Und ich habe ein Alibi, Gundula die Therapeutin. Dann bin ich schuld an seinem Tod. Das ist schrecklich. Du bist doch nicht schuld. Doch, ich habe ihm die gelbe Jacke geschenkt. Was hat eine gelbe Jacke mit seinem Tod zu tun? Meine Ermittlungen haben ergeben, dass es einen Täter gibt, der etwas gegen gelb gekleidete Menschen hat und diese attackiert. Ein Verrückter, der etwas gegen gelbe Kleidung hat? Ja. Das kommt mir bekannt vor. Was soll das wieder heißen? Ich war in einer Therapiegruppe und da war eine Frau, die ständig davon faselte, dass sie die gelbe Gefahr erkannt habe. Eine Frau? Ja, eine richtig durchgeknallte. Ja. Sie sagte, dass es eine Verschwörung gibt und dass die Verschwörer alle gelbe Kleidungsstücke oder Schuhe tragen. Das ist es. Die Mörderin war in deiner Therapiegruppe. Hast du ihr von Vater und der gelben Jacke erzählt? Ich hatte keine Ahnung, dass er eine gelbe Jacke trug. Ich habe ihn monatelang nicht gesehen. Endlich. Das ist ein Durchbruch. Glaubst du mir endlich, dass ich unschuldig bin? Wir müssen die Frau vor Gericht bringen. Wie heißt diese Frau? Das ist ja das Absurde. Sie heißt Ursula Gelblich. Ich ärgerte mich darüber, dass mein Kollege mit seiner wilden Theorie ins Gelbe bzw. ins Schwarze getroffen hatte. 2 Stunden später stand ich zusammen mit einem Mann, der eine gelbe Krawatte trug, in der Wohnung von Ursula Gelblich. Sie zitterte am ganzen Leib. Im Namen aller gelben Kleidungsstücke, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Tun Sie mir nichts. Ich ergelbe mich. Ich werde fortan nur noch Spiele von Borussia Dortmund und den Young Boys schauen und täglich in Gelb zur Arbeit fahren. Die werden vor Gericht gestellt. Ich akzeptiere auch das gelbe Gericht. Und Curry. Ich werde künftig nur noch Curry essen. Die Frau hat einen Dachschaden. Sie sollten sie mit zu sich nach Hause nehmen. Nichts, Herr Maloney. Frau Gelblich. Sie haben einen Ringschirm getötet und eine Joggerin verbogen. Zudem haben Sie eine demente Jacke geschlagen. Was ist mit ihm? Hat er einen Anfall? Daran ist die gelbe Krawatte schuld. Es reicht, halten Sie den Mund. Und warten Sie, bis Sie abgeführt werden. Ich gönne mir jetzt ein schönes Glas mit einer goldig-gelben Flüssigkeit. Sie machen die Frau noch verrückter, als sie schon ist. Schon gut, ich gebe auf. Ich füge mich. Von jetzt an alles in Gelb. Nachdem Frau Gelblich in Gewahrsam genommen worden war, fuhr ich in die nächste Bar und gönnte mir den wohlverdienten Whisky. Achim Bleising rief um 2 Uhr in der Früh auf mein Handy an. Er hatte sich eine Weile hingelegt und war von Nacktschnecken attackiert worden. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die gelbe Gefahr.